Kundgabe 2413. Empfangen durch Bertha Dudder am 18.07.1942. Ringen um festen Glauben. Nichts soll euren Glauben erschüttern. Und also müsset ihr ringen um festen Glauben schon vor der Zeit, die große Anforderung an diesen stellen wird. Und darum müsset ihr Prüfungen unterzogen werden, auf dass ihr nicht wankend werdet in Zeiten der Not. Denn dann habt ihr keinen anderen Halt als allein nur den Glauben. Dieser aber wird euch auch alles ertragen und überwinden helfen. Denn so ihr einen starken Glauben euer eigen nennt, steht ihr niemals allein, sondern immer ist euer Vater im Himmel bei euch. Er ist euer ständiger Begleiter, dem ihr euch bedenkenlos anvertrauen könnt, der euch recht führt und euch schützt vor falschem Handeln und Denken. Und so ihr richtig handelt und denkt, gereicht euch alles zum Besten. Darum bittet unentwegt um starken Glauben. Kämpfet gegen eure Schwäche an, bleibet Gott stets ergeben und übergebt euch ihm in tiefster Demut und Liebe. Und ihr werdet seines Beistandes niemals zu entbehren brauchen und stark werden im Geist. Amen.